FFH Nachrichten Update. Immer 5 Minuten früher informiert. Paralympics starten heute Abend in Paris. Später in Rente gehen soll belohnt werden. Das Wetter warm bis 30 Grad heute Abend. Das Wichtigste jetzt um 7:05. Ich bin Lorenzo Rendon Valencia. Guten Abend. In wenigen Minuten beginnt sie, die Eröffnungsfeier der Paralympics in Paris. Rund um die berühmteste Straße der Stadt, der Champs-Élysées. Mittendrin ist Parasportlerin-Schützin Flora Klimm. Die Studentin aus Kassel sagte uns kurz vorher im FFH-Gespräch: Die Vorfreude ist eigentlich gar nicht mehr so richtig in Worte zu fassen. Ich bin unglaublich euphorisch, wenn ich daran denke, dass ich heute Abend da diesen Marsch der Nationen mitmachen darf. Und einfach in diesem paralympischen Feeling drin zu sein und Teil dieses Sportereignisses zu sein, das ist unglaublich. Und wenn man mir das vor ein paar Jahren gesagt hätte, hätte ich es gar nicht geglaubt. Bin gespannt, was die Spiele so bringen. Die Ampelregierung will es attraktiver machen, länger zu arbeiten. Wer über das Rentenalter hinaus im Job bleibt, soll zum Beispiel mit einer zusätzlichen Prämie belohnt werden. FFH-Reporter Jan-Henner Reitze. Die Prämie bekommen können sollen alle, die mindestens ein Jahr länger arbeiten. Die Höhe soll sich nach der Rente richten, die man sozusagen verpasst. Also wer mit 66 Jahren Anspruch auf 1.000 Euro Rente im Monat hat und ein Jahr länger arbeitet, soll 12.000 Euro bekommen. Plus Krankenkassenbeiträge, die sich die Rentenkasse in der Zeit sparen konnte. Maximal 3 Jahre lang soll die Prämie angesammelt werden können. Offiziell beschlossen hat die Ampel diese Pläne von Arbeitsminister Heil allerdings noch nicht. Wie reagiert die Politik auf den Anschlag in Solingen, bei dem der mutmaßliche Täter eigentlich bereits 2023 abgeschoben werden sollte? Bundeskanzler Scholz will in größerer Runde über neue Gesetze beraten, und zwar zeitnah. FFH-Reporterin Ina Heidemann. Es geht um Abschiebungen, Terrorbekämpfung und das Waffenrecht. Neben den Vertretern der Länder und der Union sollen auch die involvierten Bundesministerien mit an den Tisch. Das dürfte bedeuten, dass auch FDP und Grüne personell mit dabei sind. Die FDP zeigt sich derweil offen für die Vorschläge der Union. FDP-Chef Lindner sagte, es dürfe keine Denkverbote geben. Grünen-Co-Chef Nuripur zweifelt im Deutschlandfunk an der Umsetzbarkeit der Unionsvorschläge. CDU-Chef Merz hatte unter anderem gefordert, keine Flüchtenden aus Syrien und Afghanistan mehr aufzunehmen. Er wollte wohl seinen Mieter loswerden, deshalb Wohnungsräumung auf eigene Faust. Seit heute steht ein 60 Jahre alter Mann aus Waldeck-Frankenberg in Kassel vor Gericht. Er soll zusammen mit anderen das Hab und Gut des Mieters in den Hof gestellt haben. Ein Teil davon ist verschollen. Außerdem soll der Mieter laut Staatsanwaltschaft geschlagen worden sein. Das Urteil soll kommende Woche fallen. Das FFH-Wetter. Schön ist es heute Abend. Und auch in der Nacht bleibt es trocken. Morgen kommen eventuell ein paar Regenschauer und Gewitter ins FFH-Land. Bis dahin viel Sonne und bis zu 34 Grad. Ja, ihr merkt es wahrscheinlich heute, ne? Es ist einfach zu heiß. Da brutzelt mein Gehirn einfach zusammen und schrumpft so auf die Größe einer Rosine. Und dann rollt das in meinem Schädel immer so rum. Das nervt vielleicht ab, ey. So, was wollte ich jetzt noch sagen? Capri Sun, ehemals Capri Sonne, ne? Nee, jetzt erzähle ich euch gleich. Jetzt erzähle ich euch erstmal was vom Verkehr. Davon habe ich auch sehr wenig, deswegen vernachlässige ich das auch hier. Es tut mir voll leid. A3 Frankfurt-Würzburg zwischen Frankfurt-Süd und Offenbacher Kreuz, stockender Verkehr wegen eines Unfalls. Dann A4 Kirchheim-Eisenach zwischen Bad Hersfeld und Wildeck-Höhnebach, 5 Kilometer Stau wegen Aufräumarbeiten. Da hat ein LKW gebrannt. Die rechte Spur ist blockiert, da braucht er ungefähr eine Stunde länger, bitte fahrt ab Friedewald über die parallel verlaufende Landstraße. Und die B62 Marburg-Biedenkopf. Vollsperrung zwischen Sterzhausen und Lahntal in beiden Richtungen wegen eines Unfalls. Bitte umfahrt das Gebiet weiträumig.